Bald kommt er da, wo mein Mund den Federn küsst. Laufen, verwenden, dort ist er Heimat, dass man erst nicht jemand vergisst. Wie der Seemann seinem Schiff vertraut, so vertraut er seiner Seemannsfrau. Warten, verwenden, dort ist er Heimat, bleibt er immer treu. Seemannsfrau, warte, verwenden, komm in der Heimat.